Ihr hört den Sunday Service zum Empfang in Hamburg beim freien Sender Kombinat auf 93,0 MHz. Hier geht's weiter wie gewohnt in der nächsten Stunde mit den Konzerttipps. Was läuft in den Hamburger Clubs? Da ist eine ganze Menge. Zum Beispiel ging's gerade eben los mit den Dumb Dumb Girls, einer Damenband aus Los Angeles. Christine Welches hat diese gegründet. Sie nennt sich eigentlich Dee Dee Penny als Künstlerin und damit hat sie angefangen 2008. Eigentlich mehr so als Home-Recording-Wohnzimmerprojekt gestartet. Das erste Album damals auch ziemlich kratzbürstig mit großartigen Pop-Melodien und klasse Surf-Gitarren dabei. Jetzt gibt es inzwischen schon das dritte Werk mit dem Titel Too True. Und die traurige Wahrheit ist, dass die Platte eigentlich ziemlich langweilig ist. Wie auch schon der Vorgänger Only in Dreams haben sich die Dumb Dumb Girls ein bisschen wegentwickelt von ihrer Kratzbürstigkeit und hin zum geschmiegelten und gestriegelten Songwriting. Das ist jetzt nicht schlecht unbedingt, aber die alte Platte damals war einfach so großartig. Da ist das natürlich schon ein großer Schritt zurück für die damaligen Fans. Trotzdem, die Dumb Dumb Girls spielen live. Wenn ihr gewollt habt, ihr die Chance. Am Dienstag, den 20. Mai, sind sie zu Gast im Knust. Am Mittwoch dann ist Ema zu Gast im Übel und Gefährlich. Von ihrem letzten Album The Future's Void hier der Track Satellites. Satellite, ein Track von Erica M. Anderson, abgekürzt der EMA, also einfach nur die Initialen sozusagen. Sie kommt aus den USA und hat gerade mit The Future's Void ihre zweite Platte veröffentlicht vor einigen Tagen. Und ihr könnt sie live erleben. Am Mittwoch, den 21. Mai, spielt sie im Übel und Gefährlich. Am gleichen Tag gibt es ruhige Klänge von Douglas, der im Nachtasyl, hat gerade letzte Woche mit Whelm sein Debütalbum veröffentlicht. Davon hören wir hier den Track Unrest. I saw you holding hands with the moon. Scented fingers fill the room. It's making me thin, all this pulling you in. Tears me apart and I'm back to the start. I can't rest. I can't rest. I can't rest. No. I can't rest. Mouths that open up to me. Speak with pearls of wisdom teeth. Das war Douglas Dare, ein in London lebender Singer-Songwriter mit seinem Track Unrest. Douglas Dare hat gerade eben mit Whelm sein Debütalbum veröffentlicht. Darauf gibt es vor allen Dingen Klaviermusik zu hören, die angereichert wird von ganz wenig Schlagzeug, ein paar Bläsern, bisschen elektronische Geschichten dabei und vor allen Dingen natürlich seine Stimme, wo er seine selbstgeschriebene Kurzprosa auf Albumlänge sozusagen vertont. Und das könnt ihr live erleben. Douglas Dare spielt im Nachtasyl und zwar Mittwoch, den 21. Mai. Das Ganze ist hier Konzerttipp der Woche vom Sunday Service. Weiterer Track von ihm ist hier zu hören. Lungful heißt er. Taken inner breath and treasure the light. Don't let them see you move. You've got nothing to prove. Hold out your palms and place them in mine. Don't let me feel you shake. In fear they find mistake. Das war Douglas Dare, ein Londoner großer Singer-Songwriter hier in diesem Fall mit seinem Song Lungful. Ihr könnt ihn live erleben im Nachtasyl. Da spielt er am Mittwoch, den 21. Mai, Konzerttipp der Woche vom Sunday Service. Am Donnerstag ist dann Bernhard Eder aus Wien zu Gast in Hamburg und spielt in der Hasenschaukel. Von ihm hier der Track Words Can't Tell, in Klammern What I'm Feeling, Track vom letzten Album Post Breakup Coffee, auch schon gut 2 Jahre alt das Ganze. Break up now.

last night. Lying sleepless at your side. But then the dream was gone. Das war Bernhard Eder, der dort so ganz sanft ins Mikrofon hineinhauchte. Ihr könnt ihn Wiener live erleben und zwar am Donnerstag, den 22. Mai, spielt er in der kleinen gemütlichen Hasenschaukel in der Silbersackstraße. Am gleichen Tag, am Donnerstag, sind Town of Saints zu Gast im kleinen Donner im Haus 73. Town of Saints sind ein Duo, bestehend aus einem Herren aus Holland, der andere kommt aus Finnland. Und die kommen hier mit ihrem Track Stand Up. Now it has been so long since I've met you. It's like the revolution's passed by. The glow is warm now, but the days grow shorter. You see the light seeping slowly from the light. You can always stand up with a heavy heart and a heavy mind. And you can always stand up with a heavy heart and a heavy mind. You can always stand up with a heavy heart and a heavy mind. You can always stand up with a heavy heart and a heavy mind. And all you worry about is how to judge you. Always expecting the roughest stuff to see. You keep your head held high, you're in the struggle. But you can't always be who you wanna be. And did you take a good time to look around you? And maybe take some time to roll the dice. And I'm sorry if I'm being such a cliche, but there are better things to hope for than to die. 'Cause you can always stand up with a heavy heart and a heavy mind. You can always stand up with a heavy heart and a heavy mind. Don't fret, 'cause the world hasn't gone under yet. Your dreams didn't fade so soon, and the weather here seems just fine. The folks that are close to your heart. There's a light only if you wanna see it. Like the sun between the rain clouds. Yeah, you can always stand up with a heavy heart and a heavy mind. You can always stand up with a heavy heart and a heavy mind. Yeah, you can always stand up with a heavy heart. You can always stand up with a heavy heart and a heavy mind. Town of Saints waren das mit ihrem Track Stand Up. Ihr könnt die beiden Herren live erleben. Am Donnerstag, den 22.05. im kleinen Donner. Dann am Freitag ist Dieter Meier zu Gast. Dieter Meier kennt ihr als Mitglied von Yellow, die Schweizer Formation, die ja auch schon seit, weiß ich nicht, Jahrzehnten musiziert. Dieter Meier hat aber auch gerade eben ein Soloalbum veröffentlicht. Out of Chaos heißt das und das wird er live vorstellen im Mojo Club am Freitag. Hier von ihm der Track The Ritual. Fades away. Another hour, said goodbye. The pianist starts to play. I wanna leave the bar, give it a try. been here every night, always hoping she would be back. The barman shuts the lights. Another night, I got no luck. My waiting is a ritual. I come here night for night. My being here is spiritual. The barman shuts the light. Every night I slowly slipped to the bar, which became my crypt. The crypt of all my life. I lost my world above. My waiting is a ritual. I come here night for night. My being here is spiritual. The barman shuts the light. As a ritual, I know she won't be back. But when I lose my hope, I know I lose my track. My waiting as a ritual, I know she won't be back. The Ritual, das war ein Track von Dieter Meier, der ehemalige oder eigentlich immer noch Sänger von Yellow, ist auf Tour mit seinem neuesten Album Out of Chaos und spielt live im Mojo Club, und zwar am Freitag, den 23. Mai. Am Wochenende, Freitag und Samstag, findet auch das Elb Jazz Festival statt in Hamburg zum 5. Mal rund um die Elbe auf diversen Bühnen, die dort aufgebaut sind und die dort sowieso permanent und auch temporär jetzt zur Verfügung stehen. Gibt es richtig viele Konzerte. Unter anderem spielt dort das Andromeda Mega Express Orchestra, ein 18-köpfiges Orchester aus Berlin-Neukölln. Auch die haben gerade eine Platte veröffentlicht, Live on Planet Earth heißt diese, ein Live-Album in dem Fall, und hier der Track Sozialbau. Thank you. Das Andromeda Mega Express Orchestra klingt hier so langsam aus. Bei diesem Track Social Bao, das Ganze ist ein bisschen ja, brasilianisch, portugiesisch geschrieben. Und ja, ihr könnt die Band live erleben beim Elb Jazz Festival, welches am Wochenende Freitag und Samstag stattfindet. Die Band dann am Freitag auf der Bühne. Wo genau, weiß ich gar nicht. Müsst ihr mal gucken unter elbjazz.de. Im Internet dann auch das ganze Programm zu diesem Festival. Dann am Samstag im Hafenklang spielen Respect My Fist, eine Band aus Berlin, die dort auftritt im Rahmen einer Veranstaltung von Hugs and Kisses, dem Queer-Magazin, die dort keine neue Ausgabe, einfach nur eine nette Party feiern mit Live-Musik und mit diversen DJs aus dem Hause Hugs and Kisses. Hier kommen Respect My Fist mit ihrem Track Ich blute. Da wird einem ja Angst und Bange. Ich blute, das war ein Respect My Fist, eine Band aus Berlin. Die spielen live im Hafenklang am Samstag, den 24. Mai. Dazu DJs und DJs aus dem Hause Hugs and Kisses. Am Sonntag dann kein Tipp für euch, aber noch einige für Montag. Unter anderem spielen Family Fodder aus London im Golden Pudel Club. Hier der großartige Track Savoir Faire. Savoir Faire, das war ein Track von Family Fodder. Der Track klingt absolut aktuell, ist aber schon richtig alt, nämlich aus dem Jahre 1980. Family Fodder, eine Band um Alec Fodder und gibt es seit den 70er Jahren, irgendwann gegründet und 1980 kam das Debütalbum raus, Monkey Banana Kitchen, davon auch der gerade gehörte Track. Die Platte wurde vor kurzem wieder veröffentlicht und ist wirklich ganz, ganz großartig. Die waren ihrer Zeit nicht Jahre, sondern Jahrzehnte voraus und es gibt sie immer noch. Sie spielen live im Pudelclub am Montag, den 26. Mai. Das ist natürlich Konzerttipp der Woche, was sage ich, des Monats hier vom Sunday Service. Wer da nicht hingeht, glaube ich, der hat wirklich Musikgeschichte verpasst in diesem Fall. Ein weiterer Track, hier Film Music von Family Fodder. Makes me feel good. walking about in a hot spring. In my head the bell rings. We have to stop for lunch. I'm empty. It pleases me. Come and see. Film Music hieß dieser Song, dieser Track von Family Fodder, auch der auf dieser wiederveröffentlichten Platte drauf, die da heißt Monkey Banana Kitchen. Wirklich eine ganz, ganz großartige Platte. Und ich weiß nicht, was die Band heutzutage für Musik macht. In den 80ern auf jeden Fall klangen sie großartig. Und ich schätze mal, aufgrund der Wiederveröffentlichung werden sie auch viele alte Sachen spielen. Und das Ganze live im Golden Pudel Club. Da spielen Family Fodder aus London am Montag, den 26. Mai. Ebenfalls Montag ist Lily Allen zu Gast im Mojo Club. Ich habe ihre neue Platte noch nicht gehört und denke auch nicht, dass da so viele Leute von euch hingehen werden. Vielleicht ja bei uns übel gefährlich, da spielen die We Have Band aus England. Die haben gerade mit Movements eine neue Platte veröffentlicht. Hier ihr Track Hard Jump. Don't make- Es darf getanzt werden beim Konzert von der We Have Band im Übel und Gefährlich. Das Ganze am Montag, den 26. Mai, eben gerade waren Sie zu hören mit ihrem Track Hard Jump vom neuesten Album Movement. So viel zu den Konzerttipps. Weiter geht's hier mit neuen Platten mit The Great Crusades. Die kommen aus Chicago, machen eher so Folk-Rock-Geschichten. Und mit Thieves of Chicago haben sie gerade ihr 8. Album veröffentlicht. Wir hören mal rein in dem Track Why Did You Make Me Cry? The Great Crusades. Why did you make me care? Make me want you there, leave my arms both bare and break my defenses. Like I couldn't feel what I thought was real was one step from senseless. Time falls asleep while I'm trying to keep from crying over all those lies that you told while I was just left behind to drink down the dregs of you. Drink down the dregs of you.